Ich hatte vorher so ein Bild, wo es um die Löwen ging, ja. Und ich hab einige Löwen noch gesehen, ja. Da war einfach so ein Käfig noch drumherum, ja. Und es kam einfach von vergangenen Sachen, hat sich so ein Käfig aufgebaut. Auch vom Gedanken her hat sich so ein Käfig aufgebaut. Ja, du bist ein Löwe, ja, du bist ein Löwe, du bist ein Löwe. In dir lebt der größte Löwe, den es überhaupt gibt, ja. Und es wird heute Morgen Zeit, ja, es wird heute Morgen Zeit, dass jede Begrenzung in deinem Leben verschwindet. Jeder Käfig, der sich da noch aufbäumt, ja, der muss verschwinden, ja. Also deswegen, brüll ihn einfach mal im Geist an, diesen Käfig. Und ich sag dir eins, der fällt, ja. Der fällt, der fällt. Kleines Stück. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ob hier oder am Livestream, ja, es sind einfach noch ein paar da, die einfach daran festhalten an ihren Stäben, ja. Das ist unbewusst, ja. Deswegen mach dir einfach mal klar, du musst diese Krankheit nicht haben, ja. Du musst dieses Leid nicht tragen. Du musst nicht in finanzieller Not sein. Ja, du musst dich nicht mit den Dingen abfinden, die Welt bringt. Du darfst einfach aufstehen und sagen, der in mir lebt, ist größer. Der in mir lebt, ist stärker. Der in mir lebt, ist derjenige, ja, der alles zu Fall bringt um mich herum. Sieh das Land um dich herum. Gott hat zu Abraham gesagt, schau dich um, alles gehört dir. Gott sagt dir heute Morgen, dir ist nichts unmöglich. Schau einfach weiter. Geh einfach weiter. Ja, geh einfach weiter. Und dann habe ich noch eine andere Gruppe gesehen. Die hat sich hier im Käfig, ja, so eine kleine Komfortzone eingerichtet. Ja, da ist es schön schnuckelig. Da ist es schön warm. Da ist es schön weich. Gott sagt auch dir heute Morgen, steh auf. Steh auf. Da ist Größeres für dich. Da ist Stärkeres für dich. Ja, da ist alles für dich. Deswegen steh heute Morgen auf. Weißt du, Gott sagt, ja, Gott sagt, ich bin für dich. Und wir hatten es vorher, der Löwe lebt in dir, ja. Der Löwe. In Wort heißt es, Jesus ist eins mit Gott. Und wir sind eins mit ihm. Wir sind eins, eins mit Gott, eins mit Jesus, ja. Die gleiche Herrlichkeit, die bei Gott ist, ist in dir. Es ist alles da. Es ist alles da, was du brauchst, ja. Es ist alles da, was du brauchst. Und diese Herrlichkeit ist in dir. Diese Herrlichkeit ist hier um uns herum, ja. Der ganze Raum ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit, ja. Mit seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist fließt. Er fließt. Er fließt. Und weißt du, was er möchte? Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte dir begegnen. Er möchte dich touchen. Er möchte dich herausholen aus allem, wo du drin steckst. Ja? Er möchte dich ermutigen heute Morgen. Er möchte dich ermutigen. Tu was, was du vielleicht noch heute noch nie oder heute vorher noch nicht tun konntest. Ja? Er ist da. Er möchte an dir ein Wunder wirken. Ja? Er möchte, dass du groß denkst. Er möchte, dass du glücklich bist. Er möchte dich mit seiner Liebe erfüllen. Er möchte dich einweichen. Weißt du, es ist wie ein Schwamm, den du ins Wasser wirfst. Und er weicht sich ein. Er füllt sich ganz voll. Er füllt sich. Er füllt sich. Er füllt sich. Und so möchte er, dass du dich heute Morgen füllst wie so ein Schwamm. Wie so ein Schwamm. Zieh alles rein von dieser Herrlichkeit. Mach alles auf in dir. Blockier nicht weiter, sondern lass es raus. Mach auf. Sag, Herr, komm in jeden Bereich meines Lebens. Komm, komm, komm mehr, komm mehr, komm mehr. Oh, füll mich ganz, Herr, füll mich ganz, füll mich mehr, mehr von dir, weniger von mir, mehr von dir, mehr, mehr, mehr, Überfluss, Kraft, Stärke, Durchbruch, Durchbruch. Oh, lass uns nochmal Yeshua oder Jesus singen, seinen Namen, lass es uns nochmal singen. Weil da ist heute Morgen was drauf. Er möchte heute Morgen wirklich dir den Durchbruch schenken. In allem, was du vielleicht noch mitgebracht hast. Da ist ein neuer Durchbruch, da ist eine neue Zurüstung, aber auch eine neue Liebesausteilung. Deswegen, in seinem Namen muss sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Deswegen lass es zu. Ich habe gesehen, wie dieser Name schallt. Ja? Er schallt durch jede Zelle in deinem Körper. Er bringt Gesundheit hinein. Er bringt Heilung hinein. Er bringt Liebe hinein. Sing diesen Namen aus deinem ganzen Herzen. Er ist alles, was du brauchst. Er ist alles, was du brauchst. Heute Morgen hier bist und du hast irgendwas an deinem Körper, ja, wo du sagst, es funktioniert nicht doch so richtig, ja, oder aber auch, was ich noch gesehen habe, da ist seelisch, du hast immer so einen Druck auf deiner Seele, ja, da ist keine Freiheit mehr in deinem Leben, du sehnst dich nach dieser Freiheit, nach Frieden, ja, nach Frieden, nach Freiheit, dann habe ich jetzt einen Tipp für dich, ja. Sing aus ganzem Herzen diesen Namen. Ich glaube wirklich heute, da ist ein Durchbruch in deinem Leben. Da ist ein Durchbruch in deinem Leben. Ja, du siehst vielleicht jetzt noch nicht dieses Licht, aber ich verspreche dir eins. Sing diesen Namen und du wirst das Licht sehen. Yes. Ich habe gesehen, da ist jemand im Raum. Du hast zu kämpfen mit Schlaflosigkeit, ja? Du willst einfach mal wieder eine Nacht durchschlafen. Du hast ständig, ja, auch Angstgedanken und so weiter. Und ich spreche da jetzt auch, und ich glaube, es betrifft auch einige am Livestream. Im Namen Jesus, jede Schlaflosigkeit geht jetzt, ja? Ich zerbreche die Macht des Teufels über deinem Leben und ich sage, du schläfst jetzt, ja? Du darfst schlafen, du darfst durchschlafen, ja? Du hast einen erholsamen Schlaf in Jesu Namen. Halleluja. Und da gibt es noch mehr, die einfach gerade gedanklich in so einem Kreislauf nach unten sind, ja? Und auch da zerbreche ich jetzt jede Macht des Teufels. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass da jetzt ein Stoppschild aufgestellt ist, ja? Wir sprechen gute Gedanken aus, ja? Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi, der nicht von dir ist, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, für gute Gedanken, Herr. Ich danke dir, Herr, für Herrlichkeit, ja, in diesem Leben. Ich danke dir, Herr, für, ja, für neuen Frieden, der sich jetzt lagert. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann habe ich noch gesehen, Herr, wie sich neue Zuteilungen einfach lagern, ja? Wie sich neue Zuteilungen lagern. Da ist ein neues Feuer. Da ist ein neues Feuer. Neues brennendes Feuer. Die uns aus der Komfortzone rausholen. Es ist nicht mehr Zeit für Komfortzone, ja? Komfortzone war vor 10 Jahren, 5 Jahren, vielleicht auch letzten Monat, ja? Aber entscheide dich heute, Komfortzone aus deinem Leben zu streichen. Gott braucht dich. Da ist ein Ruf für dich. Da ist ein Ruf für dich. Der geht aus, ja? Der geht aus. Direkt vom Thron, direkt zu dir, heute Morgen, ja, heute Morgen. Gott braucht keine Komfortzone mehr, Gott braucht keine Lauheit mehr, ja. Gott sagt, mach dich auf, da wartet eine größere Herrlichkeit auf dich in deinem Leben, ja. Und wenn du das heute Morgen möchtest, ja, dann streck dich aus, du. Ich habe einen Eindruck für dich im mittleren Gang. Du hast gerade die Augen geschlossen. Ich komme einfach zu dir, dann ist es einfacher. Gott möchte dich heute Morgen berühren. Er sieht dein Herz und er sieht die Umstände. Und Gott sagt, ich spreche Leben in dich hinein. Göttliches Leben. Göttliches Leben. Mehr. Mehr. Mehr, mehr. Jede Kette ist zerbrochen in deinem Leben. Jede Kette ist zerbrochen. Jede Kette ist zerbrochen. Und Gott strahlt in deinem Leben wie nie zuvor. Und das sprechen wir jetzt aus über dein Leben. Gott strahlt. Gott strahlt. Und egal, ich weiß nicht, hast du, Ich habe immer. Hast du irgendwas in deinem Körper oder irgendwas, wo du sagst, da ist, stimmt irgendwas nicht? Nee, eigentlich nicht, alles gesund. Knieschmerzen hatte ich für heute auch noch. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jeder Knieschmerz verschwindet. In Jesu Namen, an beiden Knien, spreche ich vollkommene Heilung jetzt hinein. Frei und los. Frei und los. Jede Ursache verschwindet jetzt im Namen Jesus. Ja, alles geht in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, für Lockerheit in den Knien. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie touchst mit deiner Liebe wie niemals zuvor, Herr. Ich danke dir für eine Verbindung, Herr, wie es niemals vorher, ja, wie sie niemals vorher erfahren hatte. Ich danke dir, Herr. Touch sie mehr. Touch sie mehr. Touch sie mehr. Touch sie mehr. Halleluja. Touch, touch, touch. Und ich habe dich gesehen, wie Jesus dich an der Hand nimmt und auf Wege führt, die du noch nie zuvor gesehen hast. Aber es sind Wege, die schön sind, die strahlen. Und du darfst dich auf was Schönes gefasst machen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, Gott ist so gut. Gott ist einfach der Hammer. Ja? Gott ist einfach der Hammer. Und ich möchte euch einfach wirklich heute Morgen ermutigen. Gott hat einen Ruf. Und das habe ich so stark gespürt. Gott hat einen Ruf. Und er möchte, dass wir alle aufstehen. Er möchte, dass jede Gemeinde in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt aufsteht. Er möchte, dass sein Leib aufsteht. Er möchte, dass wir vorwärts gehen. Er möchte, dass wir Land einnehmen. Er möchte, dass wir groß denken. Er möchte, dass wir einfach das leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Ja, die gleiche Herrlichkeit ist in dir. Ja, die gleiche Herrlichkeit ist in dir. Jesus ist auf dieser Welt gewandelt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Tote auferweckt, ja, für ihn war nichts zu schwer und das ist in dir, das ist in dir, das ist in dir, ja, das ist in dir, deswegen möchte Gott heute Morgen jedes Gedankengebäude zusammenbrechen, wo klein denkt, Gott möchte jedes Gedankengebäude zusammenbrechen, wo Lauheit ist, Gott möchte, dass wir aufstehen, dass wir aus unserem Bett rauskommen, dass wir die Decke wegnehmen, ja, und egal wo du heute stehst, wenn du sagst, ich bin zu alt, mir geht's nicht gut oder was auch immer, Gott sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist es aufzustehen. Ich kümmere mich um dich. Ich bin dein Versorger. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Das Einzige, was du tun musst, ist aufstehen und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Halleluja. Sag es einfach mal laut. Hier bin ich. Hier bin ich. Gebrauch mich, Herr. Gebrauch mich, Herr. Ich bin da. Ich bin da und ich sag dir eins, er ist noch viel mehr da. Er ist noch viel mehr da. Halleluja, Halleluja. Und jetzt darfst du, wenn du auf deinen Platz gehst, einfach mal zu deinem Nachbarn, den du noch begegnest, sagen, Gott liebt dich und er ist für dich. Halleluja, wie gut. Gott liebt dich und ist für dich. Wenn wir das wirklich tief wissen, ist eigentlich alles gebongt. Und ich glaube, das will Gott wirklich in dieser Zeit machen. Er möchte das ganz tief in uns machen, dieses Wissen, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Welche Herausforderung könnte größer sein? Welcher Umstand könnte größer sein als mein Gott? Gibt's da irgendwas? Willst du irgendwas anführen und deinem Gott hinhalten und sagen, das ist aber größer als du? Willst du deinen Gott beleidigen? Wir wollen unseren Gott nicht beleidigen, sondern, weißt du, wir beleidigen eigentlich, ich will niemand auf die Füße treten, aber, und da sind wir alle am Lernen, wenn wir ihm misstrauen. Und wir erfreuen ihn, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir ihm glauben und wenn wir sagen, ja, Halleluja, was du sagst, das stimmt. Und ich beuge mich darunter. Und ich weiß es nicht besser. Huhu. Es ist eine neue Zeit. Ja, wir leben in einer neuen Zeit. Und es ist auch eine neue Zeit, in der wir es nicht besser wissen als Gott. Huhu. Sondern indem wir uns drunter stellen. Unter das, was Gott sagt. Und das gibt große Freude. Und das gibt große Freiheit. Das gibt so eine große Freiheit. Wuhu! Du musst nicht mehr deinen eigenen Weg irgendwie finden. Sondern er hat den Weg. Er ist der Weg. Er ist der Weg. Wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben, dann ist es eigentlich ganz einfach, mit Gott zu gehen. Weißt du, Gott wollte nie, dass Christsein schwierig ist. Ich predige euch die gute Nachricht heute Morgen. Er wollte immer, dass es einfach ist. Und du kannst es wie so ein Indikator nehmen, wenn du merkst, es wird wieder alles total kompliziert und in deinem Gedanken wird es kompliziert, bist du irgendwie von diesem Hauptweg Gottes irgendwie ein bisschen auf so ein Nebengleis gegangen, hat der Feind dich irgendwie auf so einen Nebenweg gebracht. Und da sagen wir heute Schluss, okay? Nicht diese Nebenwege, wo es kompliziert und boah ist, sondern wo es einfach ist. Wo wir einfach mit unserem Gott gehen und Halleluja, als die Reformatoren dieser Welt. Weißt du, dass du ein Reformator bist? Es war nicht nur Luther. Wir hatten vor 2 Tagen Reformationstag. Ist euch das bewusst? Reformationstag! Halleluja! Und wir setzen echt frei. Also ich habe das echt so auf dem Herzen, dass wir das wieder feiern. Dass das wieder gefeiert wird. Nicht Halloween, sondern das. Obwohl unsere hier evangelistische Truppe, sie haben so starke Sachen erlebt. Die Leute waren offen. Und 2 Mädchen haben sich sogar bekehrt. Ihr habt eine Tür geklingelt, Geschenke verteilt und zwar alle offen, das ist doch der Hammer. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich dunkle, weißt du, dass du gesetzt bist auch in deinem Ort, in deiner Nachbarschaft, dass du da Autorität hast? Halleluja. Ich bin gestern Abend durch unseren Ort, also Ortsteil, wo wir leben, gelaufen und es ist echt, es macht so Spaß, das Licht und die Herrlichkeit Gottes überall freizusetzen. Nicht die Dunkelheit, also nicht die Dunkelheit übernimmt unser Land und es ist wichtig, dass wir entschieden sind, sondern das Licht. Amen. Das Licht Gottes. Und wer ist dafür zuständig? Jesus. Ja, wo lebt er? Der lebt in uns. Juhu, er hat uns nicht ohne Auftrag hier gelassen, sondern er möchte, dass wir dieses Licht wirklich verteilen und ausstrahlen. Weil, weißt du, das ist wichtig, dass wir uns sehen, voller Licht. Wir sind voller Licht. Wir sind voller Licht. Du bist voller Licht. Das ist nichts anderes. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr werdet vielleicht am Ende eures Lebens ein bisschen Licht sein. Wäre keine gute Botschaft. Sondern ihr seid das Licht. Wo seid ihr das Licht? Genau da, wo ihr seid. Ich werde eines Tages in Afrika predigen, zu den Millionen, und dann werde ich das Licht sein. Nein, du bist jetzt das Licht. In deiner Familie. In deiner Ehe. Bei deinen Kindern. An deinem Arbeitsplatz. In deiner Nachbarschaft. Das Licht. Dein Haus. Wir haben ja Gloryhäuser. Warum haben wir Gloryhäuser? Herrlichkeitshäuser. Und das ist Licht Gottes. Und auch wenn du vielleicht noch kein Gloryhausleiter bist, dann ist dein Haus trotzdem ein Haus des Lichts. Deine Wohnung. Eine Wohnung, wo das Licht Gottes ist und wo es rausstrahlt. Halleluja. Oh, das ist so gut, weil wir in dieser Gemeinschaft mit Gott, der das Licht ist, leben. Wir leben in diesem Bewusstsein. Gott ist das Licht in mir. Und ich habe Gemeinschaft die ganze Zeit mit dem Licht, mit der Wahrheit Gottes, mit seinem Leben. Wir haben nicht Gemeinschaft mit Tod, sondern wir haben Gemeinschaft mit dem Leben. Und was verteilen wir dann, wenn nur Leben in uns ist? Ihr seid richtig schlau. Ich wusste, hier sind die besten Schüler. Alles Einser-Kandidaten. Valerie wird sich freuen. Und all die anderen Lehrer. Halleluja. Und ich glaube, diese Offenbarung, dass wir dieses Licht sind, wird verstärkt, indem wir wissen, wie sehr Gott uns liebt und zu uns steht und wie sein Wort die Wahrheit ist. Halleluja. Und dass der Vater wirklich hinter uns steht. Weißt du, dass der Vater hinter und hinter dir steht. Und dass der Vater für dich ist. Und dass er nicht gegen dich ist. Halleluja. Das heißt in 1. Johannes 3, 1, seht, was für eine unvorstellbare, außergewöhnliche Qualität von Liebe uns der Vater gegeben und geschenkt hat, sodass wir uns erlauben dürfen, als solche bezeichnet zu werden. Du bist der Liebling des Vaters. Wir haben es am letzten Wochenende gehört und ich empfinde so, das schallt echt nach. Und Gott möchte, dass wir da tiefer gehen in diese Gemeinschaft, dass wir es wirklich genießen, dass wir es lernen, Gott zu genießen. Oh, jeden Tag. Ist auch nicht schwierig, ist, oh, jetzt muss ich mir meine stille Zeit mit Gott machen. Nee, juhu, ich darf Gemeinschaft mit Gott haben, dem Schönsten, der mich so sehr liebt, von dem alles Gute kommt, der nur Gutes für mich hat. Ich darf mit ihm Gemeinschaft haben. Oh, und es ist nicht langweilig, sondern es ist höchst spannend, weil Gott spricht. Und wir sind seine Schafe, die seine Stimme hören und die seine Stimme von jeder anderen immer mehr unterscheiden können. Immer mehr wissen wir, boah, das kommt von Gott, das kommt nicht von Gott. Und ich weiß, ich bin sein Liebling und nichts und niemand bringt mich aus seiner Liebe heraus. Das heißt, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Ein Römerbrief. Halleluja. Ich bin so sehr von seiner Liebe und seinem Licht erfüllt, dass der Feind Angst vor mir bekommt. Wenn du morgens deine Augen aufmachst, dann geht ein Warnruf durch die finstere Welt und sagt, Hilfe, ab mit uns. Die Söhne Gottes wachen wieder auf. Die voller Licht und Leben sind, die sich nichts von mir gefallen lassen, die mir keinen Raum geben in ihrem Leben, die keine Türen aufmachen für mich, sondern die so voll sind, mit Gott. Weißt du, du kannst schon im Bett einfach, das ist echt am besten, dass du dich schon mal ja, einfach hinlegst, ausschreibst und sagst, Herr, danke, dass du mich füllst für diesen neuen Tag. Dass du mich füllst jetzt. Ich bin gefüllt von Kopf bis Fuß. Ich bin voll mit dir. Ich bin voll mit dir. Ich bin voll mit dir. Ich bin voll mit dir. Und weißt du, voll mit Gott sein ist nicht so ein kleines Rinnsal, dass du sagst, ich schaffst du gerade über den Tag. Voll mit Gott heißt voll mit Gott. Voll mit Gott. Es kommt darauf an, wie viel ergreifst du? Wie viel glaubst du, dass Gott in dir Platz hat? Kannst auch ganz schlank sein. Aber Gott möchte den Platz. Gott möchte den Platz in seinem Volk. Auch, dass wir es bewusst einnehmen und bewusst sagen, ja, Herr, du füllst mich aus. Nichts anderes. Ich erlaube nichts anderem, mich auszufüllen. Sondern du füllst mich aus. Deine Herrlichkeit füllt mich aus. Deine Liebe füllt mich aus. Deine Heilung füllt mich aus. Dein Frieden füllt mich aus. Dazu sind wir hier. Dazu sind wir hier auf diesem Planeten. Weißt du, bist nicht einfach, Gott hat uns nicht hierher gesetzt, damit jeder so seinen Weg hier so sich durchkämpft und hoffentlich schaffe ich es irgendwie. Nein. So, wir sind hier, um als Volle, wie dieser Schwamm, den Christian gesehen hat. Da ist er. Wo ist er denn? Ist nicht weggelaufen. Wir sind dieser Schwamm, der sich voll saugt mit Gott. Du kannst dich gerade mal voll saugen mit Gott. Weißt du, wir kommen auch zusammen, um uns voll zu saugen. Weil, weißt du, wenn so viele Lieblinge und Herrlichkeitsträger und Lichtträger wirklich da zusammen sind, dann ist es so einfach, sich voll zu saugen. So einfach. Gott will diese Füllung, dass wir gefüllt sind von ihm. Gefüllt, gefüllt. Halleluja. Und das müssen wir uns nicht verdienen. Das ist so wunderbar. Wir leben im neuen Bund. Du musst diese Füllung nicht verdienen, weil du diese Woche mal dich so richtig zusammengenommen hast und warst richtig artig. Deshalb hast du jetzt auch wirklich ein Recht auf diese Füllung. Nein, du bist sein Kind. Und deshalb leben wir als diese Gefüllten, als diese wunderbaren Herrlichen. Und es heißt in Johannes 17, 23, hat Jesus gebetet, und es ist so gewaltig. Ich bete, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Du bist so geliebt vom Vater, wie er Jesus liebt. Also das geht eigentlich nicht in einen Verstand. Ja, Jesus, der vollkommene Sohn, der immer alles richtig gemacht hat, der immer gehorsam war, der sich nie beschwert hat. Und der Vater liebt dich genauso wie ihn. Kann uns da noch was unmöglich sein, wenn wir in dieser Liebe ruhen, wenn wir in dieser Liebe stehen? Nichts kann uns unmöglich sein. Alles ist möglich. Auch, dass du mal mit auf die Straße gehst und den Menschen von Jesus erzählst. Yeah, beim nächsten Einsatz. Bist du mit dabei? Oder an deinem Ort, Halleluja, oder beim Lidl. Jemanden ansprichst, der vielleicht humpelt. Oder ja, Halleluja. Wir haben es gehört, er bringt uns ein bisschen aus dieser Komfortzone raus. Du denkst, oh, es war so gemütlich. Es war so gemütlich. Aber es war auch langweilig. Dann lese ich diese großen Sachen in der Bibel und denke, eigentlich, das ist doch eigentlich auch was für mich, oder? Das ist doch eigentlich eigentlich auch was für uns. Wenn er in uns lebt, dann ist es doch eigentlich auch was für uns. Die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben, die Gebundenen zu befreien. Weil der Geist des Herrn genauso auf uns und in uns ist, wie er auf und in Jesus war. Wir haben keine Ausrede. Und es ist wichtig, dass wir uns echt bewusst machen, die Kraft Gottes ist in uns. Die Power ist in uns. Gott hat uns nicht ohne Kraft zurückgelassen. Sag mal, die Power Gottes ist in mir. Die Kraft Gottes ist in mir. Ich bin voller Kraft. Und ich werde nicht mehr dauernd aussprechen, ich bin so kraftlos, ich bin so müde. Wir kriegen, was wir sagen. Aber wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu sprechen, dann werden sich die Dinge plötzlich ändern. Oder mit der Zeit, ich sage nicht, dass es morgen schon alles in deinem Leben komplett rumgedreht ist, aber mit der Zeit. Halleluja. Und wenn wir schon mal sensibel werden dafür, nichts über uns auszusprechen, was nicht der Wahrheit entspricht, auch wenn wir uns mal so fühlen. Wer hat sich schon mal schwach gefühlt? Oder müde? Oder wie auch immer. Aber wir müssen das nicht mit unseren Worten noch zementieren. Sondern wir können in dem Moment, können wir sagen, was ist eigentlich die Wahrheit Gottes? Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Stärke. Sag mal, der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Kraft. Und ich sage, das ist powerful, gerade wenn du dich nicht so fühlst und das sagst, auch dir sagst, musst es nicht immer rausposaunen, ja? Aber kannst du auch, ja? Ist auch gut, wenn du es laut sagst, ja, im Auto, du fährst herum und fühlst dich nicht so kräftig. Und dann sagst du, der Herr ist meine Kraft. Am Arbeitsplatz fühlst dich schwach, unfähig, wie auch immer. Was sagst du? Der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Fähigkeit. Weil das die Wahrheit ist. Das ist nicht die Lüge, ja? Das kommt jemand und sagt, das ist ja die Lüge, ich spüre ja das gar nicht gerade. Aber unsere Gefühle sind nicht die Wahrheit. Wusstest du das? Also wenn sie gut sind, ja. Aber wir verlassen uns nicht darauf als Neuschöpfung. Sondern wir verlassen uns auf die Wahrheit. Und wir können unseren Gefühlen auch mal sagen, so und jetzt beugt ihr euch mal. Und ich lebe nicht aus meinen Gefühlen, sondern ich lebe aus der Wahrheit Gottes. Woraus lebst du? Nicht aus den Gefühlen. Das ist wirklich ein Leben im Käfig. Absolut. Alle 5 Minuten den Finger hochzustrecken. Ich predige Sachen, die ich überhaupt nicht vorhatte. Aber Gott will es. Und immer zu sagen, oh, wie fühle ich mich? Und immer zu checken, wie fühle ich mich? Und eine Stunde später, wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich? Das ist ein Gefängnis. Das ist das Gefängnis, das Christian vorhin gesehen hat. Weil du bist eigentlich der Löwe. Du bist eigentlich der Löwe. Du bist wie Smith Wigglesworth. Was hat er gesagt, als er gefragt wurde? Smith, wie fühlst du dich? Ich frage, Smith Wigglesworth fragt nicht, wie er sich fühlt. Er sagt seinen Gefühlen, wie er sich fühlt. Das ist Freiheit. Das ist wirklich die Herrschaft der Söhne. Das ist die Herrschaft der Söhne. Das ist die Herrschaft. Halleluja, du bist bestimmt. Ich glaube, wir sind, das ist nämlich die neue Zeit auch, in der die Söhne nicht mehr kraftlos und allen Gefühlen und allem, was gegen sie kam, einfach ausgeliefert ist. Sondern wo wir sagen, nein, das will ich nicht in meinem Leben. Ich habe genug davon, immer zu reden, oh, ich bin so schwach, ich bin so müde, so krank, so hilflos und so weiter. Es stimmt ja nicht, wir haben doch Gott. Wir haben doch Gott. ist lebendig, er ist von den Toten auferstanden und er lebt. Jesus lebt. Jesus lebt in uns. Jesus, du lebst. Jesus lebt. Und er lebt Sonntagmorgen. Und er lebt Montagmorgen. Und auch Dienstag. Und die ganze Woche. Und er wird auch eines Tages uns zur Entrückung holen. Halleluja. Jesus lebt. Jesus lebt. Sag mal, Jesus lebt. Und er hat Gutes für uns. Er hat Gutes für uns. Das heißt in Jakobus 1,16, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, der sich nicht verändert und bei dem es kein Wechsel von Licht und Schatten gibt. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Weißt du, dass unsere Gemeinschaft mit Gott sich auf einem Fundament abspielt. Was ist dieses Fundament? Das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Am Anfang, das ist so stark, ja, der Johannesprolog. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott und so weiter. Und nichts ist geworden ohne das Wort. Er ist das Wort. Kannst du dem Wort deshalb vertrauen? Können wir dem Wort vertrauen? Ja, Amen. Gut. Sagt jemand natürlich. Amen. Natürlich können wir dem Wort vertrauen. Es ist unser Fels. Es ist unsere Sättigung. Es ist alles. Halleluja. Gepaart mit dem Heiligen Geist. Halleluja. In Matthäus 4,4 heißt es, und es ist die Versuchungsgeschichte, nachdem Jesus 40 Tage in der Wüste war, hat er plötzlich Hunger gekriegt. Und der Feind kommt zu ihm, der Teufel kam zu ihm und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch diese Steine zu Brot. Die ist doch alles möglich. Aber es war der Versucher. Und was sagt Jesus, als ihn hungerte? Er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund kommt. Gottes hervorkommt. Wir leben vom Wort. Natürlich lebst du auch von deiner Stulle, ja, dein Bios-Leben. Wir hatten es ja in den letzten Wochen. Butterstulle. Käsewurst. Nutella. Nimmt das Leben wieder schon etwas ab, aber mit Salatblatt. Aber unser echter Mensch, der Mensch, den wir wirklich sind, ja, wir sind ja Geist, aus Gott geboren, er lebt vom Wort. Er lebt vom Wort. Wir leben vom Wort. Wir leben vom geschriebenen Wort, das so powerful ist. Und der Feind tut alles Mögliche, um uns dieses Wort madig zu machen. Oder es langweilig. Oder schon wieder drin lesen. Oder wie auch immer. Er hat so seine Schliche. Dabei ist die Wahrheit, dass das Wort das Kostbarste ist, was wir haben. Als Bruder Jün im Gefängnis war und er hatte kein Wort, da hat er angefangen zu fasten und zu beten, damit er Speise bekommt. Und nach einiger Zeit, und es war ein Wunder, haben sie ihm die Bibel gebracht. Halleluja. Und er hat überlebt durch das Wort. Er hat überlebt. Weißt du, dass du auch geistlich überlebst durch das Wort? Wir überleben durch das Wort. Wir können nicht ohne das Wort sein. Es ist so kraftvoll. Es ist unser Licht. Es ist alles. Halleluja. Natürlich, immer im Heiligen Geist. Wie lesen wir das Wort? Und dann wird es ganz sicher nicht langweilig. Und dann hat Gott immer was zu sagen, weil er hat immer was zu sagen zu dir. Wir sagen, Heiliger Geist, also wenn du das Wort aufschlägst, hilf mir, mach mir das Wort lebendig. Gott wollte nie, dass sein Wort trockener Buchstabe ist und tot und keine Auswirkung hat. Er wollte immer, dass sein Wort lebendig ist und in uns lebendig wird. Lebendig, lebendig, lebendig, weil er ist lebendig, er ist das Wort. Es wird lebendig, weißt du, lies es so, dass du sagst, boah, Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche heute Morgen Leben wieder. Ich brauche Leben. Das Leben ist im Wort. Halleluja. Psalm 119, 105. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Und ich habe euch noch die Übersetzung aus der Volksbibel mitgebracht. Nun, wenn du zu mir sprichst, so ist das wie ein Licht, das mir alles hell macht. Auch in der oberfinsteren Nacht. Sein Wort ist das, was alles hell macht. Gepaart immer mit dem Heiligen Geist. Weil natürlich, wenn du nur das Wort hast, ohne den Heiligen Geist, dann kann es echt schwierig werden. Aber wir haben es. Wir haben den Heiligen Geist. Wir lesen es mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, er möchte uns eine ganz neue Freude an seinem Wort geben. Dass wir es echt lieben, sein Wort zu lesen. Dass wir erkennen, boah, das sind solche Schätze drin. Und ich will wirklich zu einem Forscher werden, der diese Schätze, der nach diesen Schätzen gräbt. Willst du nach diesen Schätzen graben? Weißt du, es ist immer aktuell. Gott macht, er spricht zu dir aktuell, wenn wir sein Wort lesen. Und du kannst immer sagen, Herr, was willst du mir damit sagen? Weißt du, selbst wenn du irgendwelche Geschichten aus dem Alten Testament liest, dann kann man es so machen, dass du sagst, Herr, was willst du mir jetzt dadurch sagen? Ja, ist manchmal bei Levitikus oder so, teilweise ist es ein bisschen schwierig, aber auch da, Gott spricht durch sein Wort. Und du kannst sagen, was ist eigentlich die Quintessenz oder so ein Schlüsselsatz aus diesem Wort? Gott redet durch sein Wort. Er redet natürlich auch prophetisch. Aber wie wird er immer prophetisch reden? Er wird immer durch sein Wort reden. Er wird nie an seinem Wort vorbeigehen. Das kannst du auch immer sagen. Sein Wort ist in Ewigkeit. Und alles, was wir von ihm hören, wird immer in Einheit mit dem Wort sein. Wenn du irgendwas hörst, was nicht in Einheit mit dem Wort ist, dann tu es sofort weg. Dann kannst du sofort sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du uns neu dieses Wort offenbar machst. Und sein Wort ist Geist und Leben. Seine Worte sind Geist und Leben. Weißt du, wenn wir sein Wort lesen, es ist Geist und es ist Leben, das es uns bringt. Es macht uns lebendig. Was du so von ihm hörst. Ja, wer hat die Challenge gemacht schon diese Woche? 30 Tage, dass wir jeden Tag den Herrn fragen, Herr, was findest du richtig gut an mir? Gut, einige schon. Können noch ein paar mehr werden. Habt ihr gute Sachen gehört? Halleluja. Weißt, kling dich doch einfach mit ein, ja? Jeden Tag den Herrn mal zu fragen, Herr, was findest du eigentlich gut an mir? Und ich sag dir, was du hörst, wird immer in Übereinstimmung mit seinem Wort und mit dem Geist seines Wortes sein. Nichts Komisches, sondern es wird in Einheit mit seinem Wort sein. Halleluja. Weißt du, wie es Jeremia ging? In Jeremia 15,6. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herrscher. Und du findest seine Worte. Bei ihm war es noch, fanden sich Worte. Wir haben sein Wort und sie werden uns zur Wonne. Lass sein Wort zur Wonne werden und zur Freude deines Herzens. Es ist doch so, wir lesen sein Wort und wir werden neu ausgerichtet. Es kommt neue Klarheit, wo vielleicht Unklarheit war. Und es ist dieser Geist im Wort, der Heilige Geist, der uns auf die Spur bringt, der uns einspurt auch wieder. Ja, vielleicht sind wir aus der Liebe, hatten einen Anstoß oder irgendwas. Du nimmst das Wort und du bist wieder auf dem Gleis. Es setzt uns aufs Gleis. Sag mal, es setzt mich aufs Gleis. Es setzt mich aufs richtige Gleis. Huh. Und der Zug kann rollen. Wir sind in diesem Zug seines Wortes, seiner Herrlichkeit. Du kannst sagen, Herr, ich danke dir, dass dein Wort mit Herrlichkeit gefüllt ist und dass es zu mir spricht und dass ich Fülle habe. Weißt du, der Feind weiß genau, wenn er uns ablenkt davon und wenn er es uns madig macht, dass er uns schwach macht. Ich sage dir, wenn wir nicht gefüllt sind vom Wort, dann werden wir schwach. Dann steht unser Haus nicht mehr auf dem Felsen. Und da kommt ein Sturm und wir sagen, was mache ich denn jetzt? Aber wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm und mit seinem lebendigen Wort haben, dann sind wir stark. Stark, das Wort macht uns stark. Es ist der Felsen. Es ist der Felsen. Ist es dein Felsen? Ist es dein Felsen? Ist es dein Felsen? Kann Gott lügen? Nein, er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Du hast die hundertprozentige Gewissheit, dass was er verheißen hat, was er gesagt hat, wenn du drauf stehen bleibst mit allem, was in dir ist, dann wirst du es sehen. Oh, Halleluja, ist Gott nicht gut. Er hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns dieses Wort gegeben, wo er sagt, zum Beispiel Psalm 91, er sättigt mich mit langem Leben und lässt mich mein Heil schauen. Er sättigt dich mit langem Leben. Bist du froh? Er sättigt dich. Und es ist ein Leben, wo du satt wirst. Und in dem Moment, wo du das aufnimmst und sagst, ja, weißt du, da passiert es. Wir nehmen es im Glauben und in dem Moment haben wir es. Es ist unser. Und es ist so gut, weißt du, wenn du eine Herausforderung hast, dann such dir echt im Wort, was Gott dazu sagt. Und du wirst fündig. Wer sucht, der findet, hat Jesus gesagt. Weißt du, und dann sitzen wir, weißt du, wir sitzen im Wort. Wir sitzen. Zum Beispiel bist du mit Krankheit angegriffen vielleicht. Halleluja. Also nicht Halleluja, sondern Halleluja, es wird besser und geht. Du bist mit Krankheit angegriffen. Was machst du? Du lässt für dich beten, definitiv, ja, Amen. Aber du kannst ins Wort gehen, also auch oder zusätzlich, ja, geh ins Wort. Und dann findest du zum Beispiel Psalm 127, er sandte sein Wort und heilte sie. Es ist das Wort, das uns heilt. Er sandte sein Wort und heilte sie. Oder Sprüche 24, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, sondern bewahre sie in deinem Herzen. Nicht da oben. Weißt du, vielleicht ist es am Anfang im Verstand, ja? Aber je mehr wir drauf sitzen und es bewegen in unserem Herzen, umso mehr rutscht es ins Herz. Und dann ist es unsers. Und dann heißt es, also bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der sie findet, Leben und Gesundheit. Leben und Gesundheit sind im Wort. Herr, dein Wort bringt mir Leben und Gesundheit und ich sitze darauf. Ich sitze auf, wenn du mit Krankheit angegriffen bist zum Beispiel. Ich sitze auf Jesaja 53, 5 oder 4 und 5. Doch er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen, wegen unserer Sünden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Halleluja! Danke, Herr! Durch deine Striemen bin ich geheilt. Von Kopf bis Fuß. In meiner Seele, in meinem Körper. Weil du hast, da steht es schwarz auf weiß. Und es ist nicht die Süddeutsche Zeitung oder welche auch immer. Stuttgarter Nachrichten. Hamburger Wochenblatt oder was auch immer. St. Pöltener Anzeiger. Augsburger Allgemeine. Heidenheimer Zeitung. Es ist das ewige und lebendige Wort Gottes, das immer gilt, das immer Bestand hat, worauf wir uns 100% verlassen können. Wir können uns auf Gott verlassen und wir können uns auf sein Wort verlassen. Also überleg mal, wenn wir nicht das Wort hätten, wir wüssten gar nichts. Wir würden auf den Bäumen sitzen, sicher immer noch. Ich weiß, die Hessen, Kathi, mein Urvolk, also die saßen irgendwie noch auf den Bäumen, habe ich mir sagen lassen. Aber dann kam Bonifatius, juhu, nach Fulda und hat hier missioniert und dann wurde alles anders, weil er das Wort hatte im Heiligen Geist. Stimmt, ist interessant, die Geschichte von ihm. Dann kam, das war durch alles Heiden, ja, und er kam dahin und hat Evangelium verkündigt. Und sie hatten eine Eiche, eine Donaueiche, weiß nicht, ob jemand die Geschichte kennt, als es war. Und die haben sie als Gott verehrt. So wäre es bei uns auch noch. Wir würden irgendeinen Baum verehren, ne? wenn wir Gott nicht hätten, sein Wort nicht hätten, nicht wissen. Also sie haben dann, und dann kamen die alle und Bonifatius hat gesagt, und ich sage euch, er hat gepredigt und es kam ein Riesengewitter. Die Mächte der Finsternis haben sich manifestiert. Und er hat gesagt, wenn mein Gott der Richtige ist, dann wird dieses Gewitter mir nichts anhaben können. Und er hat, glaube ich, bei dieser Eiche oder was gepredigt. Und sie haben natürlich gewartet, weil es war also mächtig, dass dieses Gewitter ihn umbringen wird. Und haben gebetet oder ihre Götter angerufen oder diese Donaueiche angerufen. Und was ist passiert? Dieses Gewitter ist abgezogen. Und sie haben sich bekehrt. Sie haben sich alle bekehrt. Halleluja! Danke, Jesus! Wir haben Autorität! Und wenn die Mächte der Finsternis kommen, dann weißt du, du hast Autorität. Jesus hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Und nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Das sagt Gott. Wenn noch mal die Mächte kommen, aber nichts wird euch schaden. Weil wir Autorität haben. Weißt du, das ist alles das Wort. Das ist das alles Wort. Wirklich überleg mal. Wirklich ein Leben ohne das Wort. Ohne dass du sagen kannst, boah, ich habe, der Größere lebt in mir zum Beispiel. Juhu, was auch immer kommt, aber der Größere lebt in mir. Diese Wahrheiten, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ich, Halleluja, das ist mein Leben. Ich bin der Liebling von Gott. Ich bin so geliebt wie Jesus. Er freut sich an mir. Das haben wir alles, wenn wir das Wort haben. Oh, ich will euch verliebt machen in das Wort. Heute. Dass du dich neu verliebst in sein Wort und die Power, die darauf liegt, wenn wir es ernst nehmen. Wenn wir es ernst nehmen, wenn wir es wertschätzen, ganz neu erkennen. Mahatma Gandhi, der hat es erkannt, obwohl er nicht Christ ist. Und ich frage mich, wie konnte der eigentlich nicht Christ werden? Aber okay, er hat jedenfalls erkannt. Er hat gesagt, ihr Christen, ihr habt doch das Wort. Warum nehmt ihr das eigentlich nicht ernst? Weil dieses Wort, das ihr habt, das ist in der Lage, die ganze Zivilisation zu zerblasen. Das will Gott natürlich gar nicht. Ja. Er ist ja der aufbaut. Ja. Aber es hat die Kraft. Es hat die Kraft. Also wenn es die Kraft hat, die Zivilisation zu zerblasen, dann hat es doch auch die Kraft, den Kleinen in der Welt, der sich vielleicht bei dir angeschlichen hat oder in deine Ehe reinkommen will oder in deine Familie oder bei deinen Kindern oder in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, wegzubringen, oder? Amen, es hat die Kraft. Es hat die Kraft. Es hat die Kraft. Wir dürfen nur nicht denken, oh, jetzt habe ich das einmal gesagt, durch seine Striemen bin ich geheilt. Halleluja, ich bin geheilt. Amen, es kann auch mal sein, dass du es einmal sagst und schon ist es so. Aber es kann auch sein, dass du es mehrfach sagen musst und darauf sitzen bleibst einfach. Und dass du sagst, oh, wenn er das gesagt hat, oder der Psalm, oh, Psalm 103, 1 bis 5, so stark, der alle deine Sünden vergibt, preisen wir ihn, ja, der alle deine, oder deine sind eigentlich gar nicht deine, ja, aber alle Krankheiten, mit denen der Teufel dich angegriffen hat, heilt. Und deine Jugend wird erneuert wie bei einem Adler. Die ganze Welt redet von Anti-Aging. Und im YouTube findest du Hunderttausende von Videos, wie du Longevity, also wie du älter wirst. Und da gibt's alles, alle Pillen, alle Ernährungstipps. Und ich bin da gar nicht gegen, kannst du auch machen. Ja, nicht alles vielleicht, aber sonst wird's wirklich teuer. Aber hier hast du die Grundlage, hier hast du das Wort Gottes und es ist kostenlos. Halleluja. Der meine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Jede Zelle wird erneuert. Alles wird erneuert in mir. Oh, alles wird erneuert. Nimm das gerade. Ja, nimm das gerade. Nimm das gerade für dich. Danke, Herr. Meine Jugend wird erneuert. Jede Zelle wird erneuert. Auch ihr am Livestream, nehmt es für euch. Die Erneuerung der Jugend. Eure Jugend wird erneuert. Wird erneuert. Erneuert sich gerade jetzt. Jede Zelle, Halleluja, jede Krankheit weicht, der heilt, der jede Krankheit heilt, die dich angegriffen hat. Jede Krankheit, jedes Gebrechen, jedes Symptom weicht, weil er ist unser Heiler. Er ist unser Heiler. Er ist unser Heiler. Er ist unser Heiler. Ich sage nicht, dass wir nicht auch zum Arzt gehen und auch Therapien oder wie in Anspruch nehmen, sage ich damit nicht. Aber die Grundlage ist, er ist der Heiler, ja. Er ist unser Arzt. Und er möchte mehr als du, dass du gesund bist. Er möchte es noch mehr. Wir müssen Gott nicht, weißt du, du musst Gott nicht die Heilung abbringen. Oh Herr, hab ein Einsehen, dass ich gesund bin. Nein, Gott möchte es, er steht dahinter. Er sagt, nimm doch mein Wort, nimm doch die Verheißung aus meinem Wort. Oder ich möchte diese Verjüngung. Auch in deinem ganzen Menschen, ja, in deinem Körper, auch in deinen Gedanken, in allem gibt es diese Verjüngung. Fit. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Das bist du. Sag mal, ich bin jung, dynamisch, fit, aktiv. Das Wort Gottes lebt in mir. Es ist mein Felsen. Und ich stehe darauf. Und ich glaube dem Wort. Und es kann, dem kann nicht widersprochen werden. Oh, Halleluja. Du glaubst dem Wort, wir glauben dem Wort. Und es setzt Leben, es setzt Gesundheit, es setzt Anti-Aging, also frei, du. Halleluja. Oh, wir haben doch nur Vorteile, oder? Wir haben nur Vorteile. Halleluja. Lass uns forschen nach all diesen Schätzen, die im Wort verborgen sind. Im Kolosserbrief gibt es eine Stelle auch, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Halleluja, du kannst zu seinem Vorteil. Ja, ich möchte, ja, fang heute an, fang morgen an. Ich möchte dieser Schatzsucher werden, der diese Schätze in deinem Wort hebt, wie so ein Taucher. Halleluja, wo sind die Taucher unter uns? Da. Können wir ins Wort hineintauchen und sagen, ja, ich tauche hinein in das Wort und ich hebe diese Schätze und ich weiß, das ist eine richtig spannende Sache, weil Gott zeigt mir seine Schätze. Gott zeigt mir die Schätze, die in seinem Wort verborgen sind. Und das Wort wird, auch das Lesen seines Wortes wird zur spannendsten Sache, weil ich merke, er redet zu mir. Er redet zu mir, sein Wort, er redet zu mir. Lass es, weißt du, manchmal ist es doch so, dass sehr oft springt raus, ja, du liest es und dann bung. Die Worte fangen an, aus dir rauszuspringen. Nicht aus dir, sondern aus der Bibel rauszuspringen. Sie springen dich an. Und du merkst, oh, das sättigt mich. Das baut meinen inneren Menschen auf. Ich habe wieder Hoffnung, ich habe wieder Glauben, ich habe wieder Ausrichtung. Ich weiß wieder, wer Gott ist, ich weiß, wer ich bin. Ich bin meiner Identität gestärkt. Ich weiß, er heilt jede Krankheit, was mich angegriffen hat. Nichts kann mir schaden, was auch immer der Feind gegen mich gebracht hat. Und ich weiß, ich stehe auf diesem festen Fundament. Dass er nicht wackelt, dass er nicht wankt, weißt du, Gott wankt nicht, er wackelt nicht, sein Fundament ist ewig. Halleluja, stehen wir auf diesem Fundament. Lass uns mal aufstehen. Danke, Jesus. Oh Herr, wir stehen, oh, streck dich mal aus zu ihm. Herr, wir stehen auf dem Fundament, das dein Wort ist. Und wir danken dir heute Morgen für dein Wort, das in uns ist. Und dass du uns gegeben hast. Du bist das Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du mich zu einer Schatzsucherin, zu einem Schatzsucher machst in deinem Wort. Und dass ich große Beute mache. Halleluja. Und ich danke dir, dass das Lesen deines Wortes spannend wird. Und ich danke dir, dass du zu mir redest. Jeden Tag durch dein Wort. Jeden Tag. Und ich habe Gemeinschaft mit dir, auch durch das Wort. Und danke, Herr, dass du das tief in mein Herz hineinsenkst. Dein Wort, diese ewige Wahrheit. Herr, ich danke dir, dass du es machst. in jeden. Herr, ich danke dir, dass du jedem auch diese Worte gibst, Herr, die er braucht. Halleluja, für eine bestimmte Situation. Und ich segne jeden auch wirklich darauf zu sitzen, das zu essen, zu essen, zu essen. Herr, dein Wort ist unsere Speise. Es ist unsere Speise, es ist unser Essen, was uns stark macht. Und wir lassen nicht mehr zu, dass der Feind uns schwach macht, indem er uns vom Wort wegzieht und irgendeine Lüge über das Wort sagt. Sondern ich danke dir, Herr, dass wir stark werden und noch stärker in deiner Armee durch das Wort. Indem das Wort in uns Wohnung nimmt im Heiligen Geist. Halleluja. Und es festigt. Herr, bestimmt Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, dass durch dein Wort jeder Felsen, der sich uns in den Weg gestellt hat, zerschmettert wird. Nimm das gerade mal. Nimm das gerade mal. Danke, jeder Felsen, der sich vor mich gestellt hat, das geht weg im Namen Jesus. Der wird zerschmettert jetzt durch das Wort. Zum Beispiel auch, der Herr ist mein Versorger. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, Herr. Und ich glaube deinem Wort. Ich bin nicht ungläubig, sondern ich glaube deinem Wort und ich handle nach deinem Wort. Und ich tue so, als ob dein Wort die Wahrheit ist. Weil es ist die Wahrheit. Und ich lasse mir nichts mehr von der Seite einreden, was dagegen geht, sondern ich stehe fest auf der Wahrheit. Halleluja. Und ich bin fest. Und in mir ist es stark und fest. Halleluja. Ich preise dich von ganzem Herzen. Danke, Herr, für dein Volk, das du stark machst. In der Kraft deines Geistes und durch dein Wort. Halleluja. Danke für diese neue Zeit, in der dein Volk auch stark wird und noch stärker durch dein Wort, in dem es steht und feststeht und nicht mehr hin und her wankt und schwankt, sondern feststeht auf dem Felsen, der Christus ist. Und jedes Haus steht fest und fällt nicht. Sag mal, mein Haus steht fest. Weil ich dein Wort glaube und danach handle. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Herr, für die Power deines Wortes. Preisen und wir loben dich, Herr. Du bist so wunderbar. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass sie Kraft hat, alles zu drehen. Und diese, unsere Länder auch zu verwandeln und ganze Nationen zu ihm zu bringen. Huh. Amen, Amen. Halleluja. Bist du nicht froh um das Wort? Wisst ihr, deswegen bin ich hier, wegen dem guten Wort. Das gute Wort verkündigen, das ist wow. Ja, und vielleicht nochmal eins, ja. Also am Donnerstag habt ihr ja schon so ein Freudenseminar bekommen, ja, hat der Pastor schon gesagt. Da zahlt man Haufen Geld da dafür, ja. Heute habt ihr ein Verjüngungsseminar bekommen und eine Anleitung, wie ihr euer Leben leben dürft. Da zahlen die Menschen ganz viel Kohle da dafür, ja. Deswegen, ihr seid hier richtig, ja. Ihr kriegt's hier umsonst. Und das Beste letztendlich kriegt ihr. Wisst ihr, das ist so eins, neben neue Schöpfung, ja, ist das eins meiner Lieblingsthemen. Das Wort Gottes. Weil ich einfach erfahren durfte, dass es die Wahrheit ist. Ja. Ich durfte es erfahren, wie aus Minus Plus wird. Ich durfte es erfahren, dass der Arzt gesagt hat, hey, da gibt's nichts mehr, ja, da kann man dir nicht mehr helfen, wie das Wort Gottes. Ich habe in diesem Wort Gottes geguckt, ich habe es von oben bis unten, von hinten nach vorne, ich habe es mir reingepresst, ja, Tag für Tag, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht mein Ende sein. Ja, das kann nicht mein Ende sein. Und wisst ihr, es war nicht mein Ende, weil das Wort Gottes einfach die Wahrheit ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Pastorin heute gepredigt hat über das Wort. Ja, das ist nicht einfach, vergess es nicht einfach wieder, was sie gesagt hat, ja, sondern es ist wirklich unser Fundament. Wenn du da dein Fundament drauf hast, ja, da kann kommen, was es will und vielleicht windet's mal, vielleicht schüttelt's mal am Rollladen, ja, und so weiter und ja, vielleicht windet's mal ziemlich, aber es bleibt stehen, dieses Haus. Es bleibt stehen, du bleibst stehen. Ja, du bleibst stehen. Und das ist das Wichtige. Du bleibst stehen. Und du brauchst dieses Fundament, weil alles andere fliegt davon. Ja, aber du bleibst stehen. Und ich finde es einfach so, so genial, einfach dieses Wort. Es erbaut dich, ja. Es erbaut dich so richtig. Und es gibt dir Glauben. Immer wenn du in diesem Wort reinguckst, gibt es dir Glauben. Es gibt dir Gemeinschaft mit ihm, ja. Mit Jesus ist das lebendige Wort, ja. Es gibt dir Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du da drin liest und allein diese Sätze, ja, wir zu Hause machen es immer so, wir sprechen es aus, immer wieder, dieses Wort, ja. Unsere Kinder, die können es mittlerweile, es ist drin, aber ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile so aus Routine einfach mitmachen. Ja, aber sollten wir nicht tun, sondern wir sollten es ernst nehmen, ja. Wenn da drin steht, hey, ich bin ein Sieger, dann bist du ein Sieger. Wenn da drin steht, du bist mehr als ein Überwinder, weil Jesus es für dich überwunden hat, dann ist es die Wahrheit. Du gehst aus jeder Situation als Sieger heraus. Jesus ist dein Versorger. Ja? Alles dient dir zum Besten. Ja, das ist doch genial. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten hat auferweckt, ja, lebt in dir. Und hält deinen sterblichen Leib gesund. Wow! Es ist die Kraft in dir. Wir sind uns das gar nicht bewusst. Ja, wir sprechen so locker. Ja, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten hat auferweckt, lebt in mir, ist ja super toll. Ja, hey, das ist die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Diese Kraft hat Himmel und Erde gemacht. Ja, diese Kraft hat das ganze Universum gemacht. Diese Kraft ist letztendlich Gott. Und sie lebt in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich meine, stärker geht's nicht mehr. Es gibt keins mehr. Es gibt kein Top, Top, Top. Es gibt nichts mehr. Du bist mit dem Größten, mit dem Stärksten, mit dem Allerbesten ausgerüstet in dir. Und mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Ja? Und Gott will, und das hat Irina schon gesagt, Gott will, dass du damit voll bist. Ja? Nicht deine Gefühle sollen dich lenken, nicht deine Umstände sollen dich lenken, sondern das Wort soll dich lenken. Das ist das, was es ausmacht. Du lässt dich nicht mehr von deinen, boah, heute fühle ich mich gar nicht gut, boah, heute, ja, und ich fasse mich an der eigenen Nase. Ja. Also, wir sind da unter uns. Ja. Spreche ich auch zu mir. Ich will mich nicht länger von meinen Gefühlen mehr leiten lassen. Ich will mich nicht von meinen Umständen leiten lassen. Weil dann bist du kein Sieger, sondern du bist letztendlich einfach überfahren. Ja? Wenn du das machen lässt mit dir, dann bist du, ja, dann ist vorbei. Du sollst sagen, wo es lang geht. Indem du mit dem Wort gehst, also letztendlich ist Jesus, der dir sagt, wie es lang geht. Ja, durch das Wort, aber du sollst davon nicht abweichen. Nur dann hast du den Sieg. Nur dann hast du alles, was das Wort sagt. Deswegen bleib da, ja. Füll dich mit diesem Wort. Du scheinst, ja. Wir hatten es vorher vom Scheinen. Da hatte ich so, wo Gott zu mir gesagt hat, ja, hey, du kannst scheinen wie eine LED-Lampe, ist ja nett, ja, wenn du so ein kleines Lichtchen da bist, ja. Aber Gott möchte, weißt du, wenn im Fußballstadion die Lichter angehen, ja, dann ist da Licht, ja, dann ist da Licht. Wenn die Sonne aufgeht, dann ist Licht da, ja. Da ist nicht mehr irgendwie ein kleines Dunkel, da gibt's kein Dunkel mehr. Da ist Wumm und alles geht an. Und Gott möchte, dass du rausgehst und Wumm bist. Und ich du, ja. Du bist Wumm, ja. Sag mal, ich bin Wumm. Wie mir auch immer Wumm jetzt einfällt. Ja, Gott möchte, dass du vollstrahlst, ja, dass du alles, wie der Himmel scheint, ja, da ist Licht, da ist Gold, da ist Glänzer, da ist Glitzer, da ist alles, ja, da ist Wow, ja, und dieses Wow muss aus dir heraus, ja, das will aus dir heraus, ja, und soll nicht mit so einem Schemel oder mit so einem Deckel drüber mit irgendwas, sondern er will, dass du Wow, ja, dass du das Wort rauslässt, ja, dass du das Wort verkündest, dass du nach dem Wort lebst, dass du Licht bist, dass du Anlaufstelle siehst, bist ja, dass von 10 Kilometer Entfernung schon jemand sagt, wow, der da hinten, ja, wow, der leuchtet ja richtig, da muss ich hin, ja, du bist ein Anziehungspunkt für die Menschen, du bist ein Anziehungspunkt in deinem Geschäft, du bist ein Anziehungspunkt, egal wo du hingehst, wenn du einkaufen gehst oder was auch immer, ja, du bist der Anziehungspunkt und nicht mehr die Dunkelheit, das ist es, was Gott will. Und ich glaube, für heute Morgen noch, gib mir noch 5 Minuten, ja. Ich habe Ich habe das Wort Showdown gehört, ja. Kennt ihr Showdown, so in einem Film, ja? Boah, da ist alles, ja, der Feind, also die Gegner, der Gegner, ja, der bäumt sich auf, ja, und dann kommt der Held so, ja, und wie soll ich das noch machen, ja, und vielleicht ist er schon verwundet oder irgendwie so, ja, und dann kommt's zum Showdown, ja, also, sagen wir mal, Licht gegen Dunkelheit, ja, Licht gegen Dunkelheit. Und so hatte ich heute Morgen einfach das Wort, heute Morgen ist ein Showdown in deinem Leben. Ein Showdown in dem Sinne, für was entscheidest du dich neu, ja? Für was entscheidest du dich neu? Entscheidest du dich neu für das Wort? Entscheidest du dich neu für das Feuer, was Gott in dich hineingelegt hat? Für die Träume, die Gott in dir hineingelegt hat? Für das, was alles Gott für dich vorbereitet hat, ja? Oder lässt du einfach den Feind über dich rüberkommen und sagen, hey, auf meinem Sofa ist so schön, lass doch den schwätzen mit seinem Showdown und was er alles hat, ja? Ich bleib in meinem Sofa, in meiner Komfortzone liegen, ist mir doch egal. Ich sag dir, mach dich bereit. Mach dich bereit. Gott sucht gerade. Gott sucht gerade und er will gebrauchen. Und ich kann dir nur eins kann ich sagen und es ist so tief in mir drin. Gott will in deinem Leben größere Wunder wirken, als dass du jemals gesehen hast, als dass du jemals gehört hast, ja. Gott will dich glücklicher machen in deinem Leben, wie du dir jemals vorstellen kannst. Und deswegen, wenn du heute diesen Showdown möchtest und den Showdown für dich entscheiden möchtest, ja, dann bitte ich dich einfach nochmal, steh auf und lasst uns noch einmal beten, ja, lasst uns noch einmal beten, ja, dass der Feind, der ist besiegt, weißt du, der ist besiegt und im Namen Jesus, ja, danke ich dir, streck dich aus, bete im Geist, ich danke dir, Herr, ich danke dir für einen Showdown bei jedem in seinem Leben, wo er sieht, dass der Feind keine Macht mehr hat, ja, du hast uns die Kraft gegeben, du hast uns alles gegeben, ja, die Rina hat vorher gesagt, zu treten auf Schlangen und Skorpione und du hast uns alle Gewalt gegeben, ja, dass wir einfach durchgehen, ja. Und so danke ich dir, Herr, für eine neue Entscheidung heute Morgen, mich mit eingeschlossen, Herr. Ich möchte brennen für dich. Ich möchte vorwärts gehen für dich. Ich möchte, dass die Träume, die du in mein Leben reingegeben hast, dass die in Erfüllung kommen, ja. Ich möchte nichts auslassen, nichts, was du für mich geplant hast in meinem Leben, Herr. Und so spreche ich auch in euer Leben rein. Ja, dass die Träume wahr werden, Herr. Ich danke, dass die Träume sichtbar werden. Ich danke dir, dass der Feind zurückgedrängt wird. Ja, ich danke dir, dass wir aufstehen, es uns nicht mehr gefallen lassen. Ich danke dir, Herr, heute Morgen für ein neues Feuer, für eine neue Entscheidung, auch am Livestream, für dich, Herr. Amen. Amen. Amen. Das musste einfach raus. Ihr dürft euch wieder setzen. Wisst ihr, Gott ist so gut. Ja, er ist so gut. Also ich kann gar nicht aufhören zu sagen, dass er so gut ist, weil er einfach so gut ist. Und das muss rein in uns. Wir brauchen das, wir müssen das wissen. Gott ist einfach gut. Er ist einfach genial und er meint es nur gut mit dir. Und das Einzige, was er von uns möchte, ist diese Beziehung. Nicht, dass wir alleine gehen, sondern dass wir mit dem Wort, mit ihm zusammen vorwärts gehen. Und das ist der Schlüssel. Letztendlich immer wieder geführt von ihm. Und du wirst gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt. Und jetzt höre ich auf, sonst wird es wie Donnerstag. Und da wir jetzt so viel Füllung haben, ja, und so viel gefüllt bekommen haben, dürfen wir jetzt auch was geben wieder von dieser Füllung. Weil das ist auch ein Schlüssel. Ja, umso mehr du gibst, desto mehr bekommst du wieder. Das ist beim Geld so, das ist bei geistlichen Gaben so, ja. Wenn du mehr möchtest, wenn du mehr mit Gott erleben möchtest, wenn du mehr Liebe haben möchtest, dann gib's doch einfach mal. Ja, dann gib's doch einfach mal. Entscheide dich einfach mal, es zu geben und du wirst sehen, wie viel mehr auch wieder zurückkommt. Und deswegen dürfen wir jetzt geben, lass dich auch da vom Heiligen Geist einfach mal leiten. Herr, was darf ich heute geben? Was hast du? Was soll ich heute geben? Und lass dich da einfach mal leiten. Und wenn du weißt, genau das soll ich geben und du hast vielleicht nicht dabei heute Morgen, dann haben wir die Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl, wie immer. Die kannst du ausfüllen und du am Livestream, du hast es ganz einfach. Du darfst einfach überweisen per PayPal oder per Kreditkarte geben. Und wenn ihr Bargeld dabei habt, dürft ihr es auch reinschmeißen, also die vor Ort sind. Genau. Also fragt den Heiligen Geist, was er möchte, und dann bitte ich die Ordner einfach, die Eimer rumzugeben. Genau. Und immer mit einem fröhlichen Gesicht. Man darf auch einen Jauchzer hören, es ist nie verkehrt. Man darf sich freuen, weil man bekommt auch wieder viel mehr zurück. Genau, und dann habe ich noch ein Zeugnis oder zwei Zeugnisse für euch. Da hieß es, das ist vom Glory House, genau, da schrieb ein Teilnehmer: Wir waren abends auf dem Heimweg vom Bodensee unterwegs. Es war schon dunkel und meine Frau saß am Steuer. Sie kann nur auf einem Auge richtig sehen. Dann haben wir eine Abzweigung verpasst und wollten bei der nächsten möglichen Einfahrt umkehren. Die lag dann auf der linken Straßenseite. Erst im letzten Moment ist sie ganz scharf rübergezogen und hat bei dem Manöver dabei den Motor abgewürgt. Wir kamen genau quer auf der linken Fahrbahn zum Stehen. Und sofort kam ein Auto angeschossen. Wir sahen uns völlig ausgeliefert und haben beide nur noch laut Jesus geschrien. Das schnell heranfahrende Auto verlangsamte das Tempo nicht. Vielleicht konnte es uns nicht erkennen. Wir standen quer auf der Straße. Plötzlich sahen wir direkt vor unserem Auto Engel, die eine Mauer bildeten. Sofort erkannte uns der Autofahrer, gab Lichthupe und verlangsamte sein Tempo. Meine Frau konnte den Motor wieder starten und wir hüpften regelrecht im letzten Moment in die Einfahrt. Lob und Dank für diese Bewahrung. Halleluja. Und dann noch was vom Wochenende. Da heißt es: Seit der Konferenz hat sich mein Lebenstempo enorm gesteigert. Das Zoe-Leben, also das göttliche Leben, macht vor nichts Halt und will überall rein, zündet Feuer an und bringt Licht, Liebe und Leben. Es ist kaum auszuhalten. Die Dinge überschlagen sich und ich traue mir viel mehr zu, Situationen, die ich vorher gemieden habe. Dann kommt es manchmal vor, dass ich mich überfordere. Da brauche ich noch etwas Hilfe, um in meinem seelischen Gleichgewicht zu kommen. Ehre sei Gott, und Gott macht auch das. Halleluja. Aber wenn du was erleben willst, ja, lass dich weiter anzünden. Lass dich weiter anzünden. Gut, dann segnen wir die Sammlung. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr, für jeden einzelnen Geber. Streckt eure Hände aus. Lasst es wirklich fließen. Herr, ich danke dir, Herr, für jeden einzelnen Geber, Herr. Ich danke dir, Herr, dass was gesät ist. Ich danke dir, Herr, dass es zum Segen für jeden Einzelnen wieder wird, Herr. Und ich danke dir, Herr, überall, wo dieser Betrag auch hinkommt, dass er wieder Segen auslöst, Herr, der wieder zurückkommt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass da ja wirklich auch Menschen geholfen wird, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es auch auf fruchtbaren Boden fällt, dieses Geld wiederum, das wieder was auslöst und auslöst. Ich sehe einfach Multiplikation von Multiplikation von Multiplikation, Herr. Ich danke dir da dafür, Herr. Danke, Herr, auch bei jedem Einzelnen, Herr. Und ich sehe auch noch eine Person, die gerade in finanziellen Schwierigkeiten ist, wie du nicht weißt, wie du einen Kredit zurückzahlen sollst. Und ich danke dir, Herr, für übernatürliche Versorgung in Jesu Namen, dass das Geld in Genüge da ist. Amen. Und dann machen wir es noch wie in der Apostelgeschichte. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Ne, wir sind, doch, so heißt es, glaube ich. Na, egal, wir sind mittendrin. Lasst auch da wirklich eure Heilungskraft fließen. Herr, ich danke dir für deinen Segen. Herr, ich danke dir für Heilungsströme. Ich danke dir, Herr, dass diese Kleidungsstücke und diese Tücher voll mit deiner Herrlichkeit sind. Und wo immer sie hinkommen, dass jeder Dämon weichen muss, dass jede Krankheit fliehen muss, dass ja das kreative Wunder spreche ich hinein. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Mehr von dir. Halleluja. Von deiner Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ist Gott nicht, also hab ich vorher schon gesagt, er ist gut, gell? Aber ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt. Aber er ist einfach fantastisch. Also heute bin ich wieder angezündet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber heute bin ich so wieder so richtig angezündet worden. Und für alle, ja, die vielleicht sagen, ja, ich kenne Gott noch nicht so, kommt jetzt die Sabrina. Halleluja. Ja, ihr dürft noch mal kurz aufstehen. damit ich so mache wie jeder andere auch vor mir, einfach mal nochmal aufstehen. Und ihr habt mir eigentlich alles vorweggenommen. Ich wollte einfach auch sagen, Gott ist gut. Wir sagen einfach mal alle zusammen, Gott ist gut. Halleluja. Und Gott ist die Liebe. Und Gott liebt mich. Halleluja. Und ich habe euch auch einen Bibelvers mitgebracht in Johannes 3,16. Weil woran können wir denn erkennen, dass Gott uns liebt? Ich meine, es steht im Wort, aber ja, woran kann ich persönlich sehen, dass Gott Liebe ist? Und zwar hier oben am Kreuz. Weil Johannes 3,16 sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habt. Und so wie Christian gesagt hat, dass sich auch, ja, auch Superhelden sich entscheiden müssen für Licht oder Finsternis, kannst du dich heute auch entscheiden. Weil ich glaube, dass heute hier Menschen sind, live oder am Livestream, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Möchte ich in der Finsternis leben? Weil jeder Mensch lebt seit Geburt an in der Finsternis. Oder möchte ich mich heute entscheiden? Ab heute möchte ich im Licht Gottes leben. Ab heute möchte ich in der persönlichen Beziehung zu Gott leben. Und heute ist die Möglichkeit da, dass du diese Entscheidung triffst. Dass du sagst, okay, ich möchte diesen alten Weg verlassen. Diesen Weg der Finsternis. Diesen Weg, wo ich alleine unterwegs bin. Dieser Weg, wo ich einfach nicht weiß, wo kommt mir Hilfe her? Die Hilfe kommt vom Herrn, sagt das Wort. Die Hilfe kommt vom Herrn. Aber der Herr kommt zu denen, die ihn anrufen. Und heute ist die Gelegenheit, dass wenn du es noch nie gemacht hast, du heute den Herrn anrufen kannst und sagen möchtest, Herr, ab heute möchte ich dir nachfolgen. Ab heute will ich meine alten Wege verlassen und dir nachfolgen. Und ja, wie heute auch schon erwähnt wurde, Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Nicht, dass ich sage, ich mache Dinge gut, ich gebe Geld, ich gehe brav am Sonntag in die Kirche, sondern nur durch Jesus ist der Weg zum Vater möglich. Und nur wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünde, vergib mir, dass ich Gott nicht vertraut habe, weil das ist die Ursünde, dass wir Gott nicht vertraut haben, diesem liebenden Gott, diesem Gott, der alles für uns gab. Und heute ist die Möglichkeit, dass du dich entscheiden kannst. Ab heute will ich Gott vertrauen. Ab heute will ich diesen neuen Weg im Licht gehen. Ab heute will ich mit Jesus unterwegs sein. Und du kannst heute wirklich die Entscheidung treffen. Aber vielleicht hast du diese Entscheidung schon mal getroffen, aber bist von Gott weggekommen. Ja, der Feind hat dich vielleicht weggezogen. Umstände haben dich weggezogen von Gott. Du hast ihm nicht mehr vertraut. Du lebst jetzt wie getrennt von ihm. Auch dir möchte ich heute die Gelegenheit geben, heute das neu festzumachen und sagen, nein, ich höre damit auf. Ich will dir wieder nachfolgen, Vater. Es tut mir leid, dass ich mich habe von dir trennen lassen. Und ich treffe heute die Entscheidung, dir neu nachzufolgen. Oder vielleicht bist du einfach auch schon mit Jesus unterwegs, aber es kam Sünde in dein Leben. Und ja, diese Sünde trennt dich von Gott. Diese Sünde trübt deine Gemeinschaft mit dem Vater. Und auch für dich ist jetzt der Moment da, wo du sagst, ich kann wirklich um Vergebung beten. Und ich möchte dir jetzt anbieten, mit dir zusammen zu beten und für dich zu beten. Wenn eine dieser drei Möglichkeiten auf dich zutrifft und du darfst mir einfach ein Handzeichen geben, wenn hier oder am Livestream jemand ist, ja, der mit mir beten möchte, der heute diese Entscheidung festmachen möchte, der heute wirklich, ja, Gott nachfolgen möchte durch Jesus Christus. Ist hier jemand? Dann ja, heb die Hand, sei stark und mutig, sagt das Wort, sei mutig und geh heute diesen Schritt. Gib Gott ein Zeichen, dass du wirklich mit ihm gehen möchtest, dass du ja alles wegräumen möchtest aus deinem Leben, was dich von ihm trennt. Dann gib mir ein Zeichen, auch am Livestream, wenn es dich betrifft, wenn du es im Herzen spürst, ich muss beten, ich muss Gott um Vergebung bitten, dann gib Gott ein Zeichen. Ist hier jemand, für den ich beten darf? Ist hier jemand, der heute wirklich ja mit Gott neu starten möchte? Dann sei mutig und gib Gott und mir ein Zeichen. Und wir beten gemeinsam und ich werde dir versprechen, dein Leben ist ab heute anders. Wenn du Gott in dein Leben lässt, ist dein Leben im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Halleluja. Ja, du kannst nach vorne kommen, wenn du möchtest. Und ja, ich würde jetzt einfach dieses Gebet vorsprechen. Und du am Livestream darfst mir einfach auch nachbeten und alle hier auch im Raum, um denen zu helfen, die einfach dieses Gebet sprechen möchten. Und ihr dürft einfach sagen, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Und ich möchte dich heute einladen. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Und sei der Herr meines Lebens. Danke, dass ich durch dich ein Leben in der Liebe lebe. Ein Leben im Licht lebe. Und eine Beziehung zum Vater habe. Danke, Gott, dass ich dich ab heute Vater nennen darf. Und dass du mich nie wieder verlässt. In Jesu Namen. Amen und Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, und wenn du hier bist und vielleicht das Gebet mitgebetet hast, einfach an deinem Platz, dann möchte ich dich einladen, wirklich noch nach vorn zu kommen nach dem Gottesdienst. Wir möchten wirklich persönlich dich auch noch segnen auf diesem Weg. Und wenn du am Livestream mitgebetet hast, dann ruf uns an, schreib uns eine E-Mail. Wir möchten dir gerne auch eine Kleinigkeit schenken. Amen.